Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Rechtskritik im Anschluss an Marx ist, glaube ich, die ganz genaue Formulierung des Titels des heutigen Abends. Sollte man sich vielleicht erstmal fragen, wozu das? Und ich war bei der Vorbereitung dieses Vortrags auch schon kurz davor, mir zu notieren, dass es gute Gründe gibt, die Beschäftigung mit Recht nicht überzubewerten. Ich mache das jetzt zwar auch schon eine Weile und habe dem selbst eine gewisse Bedeutung beigemessen und tue es weiterhin, aber es gibt sicherlich auch Gründe, gerade auch im Kontext von Gesellschaftskritik, das nicht überzubewerten. Da komme ich noch mal kurz drauf. Aber ich bin dann zufällig auf einen in Vergessenheit geratenen Aufsatz gestoßen über die gesellschaftliche Relevanz verschiedener Uni-Fachbereiche, unter anderem Rechtswissenschaft. Und dadurch bin ich dann doch davon abgekommen, die Relevanz in Zweifel zu ziehen. Da will ich jetzt mal draus vorlesen, kurzes Zitat. Ein untrüglicher Indikator dafür, wie wichtig ein Fachbereich gesamtgesellschaftlich ist, lässt sich übrigens sehr leicht ermitteln. Aufwendige Studien haben gezeigt, dass die herrschaftssichernde Relevanz eines Faches in sehr engem Zusammenhang mit dem sogenannten Arschlochquotienten steht. Dieser errechnet sich nach der einfachen Formel Anzahl der Arschlöcher unter den Studenten eines Fachbereichs geteilt durch Anzahl aller Studenten des Fachbereichs. Je näher dieser Quotient an die Zahl 1 heranrückt, desto wichtiger ist der Fachbereich für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Ordnung. Die Spitzenposition wird unangefochten von den, Überraschung, Juristen gehalten. Bei ihnen fällt die Abweichung des Quotienten von 1 in den statistisch nicht signifikanten Bereich. Als ein ehemaliger, wahrscheinlich selbst zu der Vergrößerung dieses Quotienten beitragender, muss ich jetzt aber noch zur Verteidigung ein kurzes Zitat aus diesem Aufsatz bringen, der sich dem anderen Fachbereich widmet, der sich auch mit Recht beschäftigt, nämlich der Politologie, zur eigenen Verteidigung sozusagen. Also die anderen Fachbereiche haben auch ihre Probleme, keinerlei Probleme mit ihrem Gegenstand wiederum haben, aber die Politologen, da trotz angestrengter Forschung bislang noch niemand herausfinden konnte, was eigentlich der Gegenstand der Politologie ist, können sie ihn auch nicht verfehlen. Bis jemand herausgefunden hat, wozu die Politologie da ist, betreiben sie weiter vergleichende Regierungslehre und lassen ansonsten Helmut Kohl einen guten Mann sein. Okay, die Zeitschrift ist schon ein bisschen älter, aus meinen Studienzeiten, wäre dann jetzt also Angela Merkel. Ja, wer das weiter vertiefen will, kann ich sehr empfehlen. Die Zeitschrift heißt Ralle Boll, Beiträge zur Kritik der Bildungsfrage unter besonderer Berücksichtigung des gegenwärtigen Zustands des Lehrkörpers und der Studierenden der Universität Freiburg, lässt sich aber, glaube ich, auch auf Leipzig übertragen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Recht hat gerade in Deutschland, denke ich, mit der Tradition der furchtbaren Juristen, die von Rasse bis Grundgesetz folgsam alles anwenden, was ihnen juristisch in die Hände kommt, hat eben das gewisse Etwas an Macht, was es relevant macht. Erstmal so ganz grob gefasst, aber was aus einer gesellschaftskritischen Perspektive, denke ich, dann auch nochmal sehr interessant ist, dass sich gerade auch in Deutschland linke Hoffnungen, linke Menschenrechtshoffnungen an das Recht heften und das Recht eigentlich immer als etwas gilt, mit dem Staat zu machen ist, emanzipatorischer Staat zu machen ist sozusagen. Für mich ist entsprechend daran auch anknüpfend die zentrale Frage immer gewesen in dieser Beschäftigung mit Recht über das Berufliche hinaus, über die Anwendung, wie bei aller Gesellschaftskritik im Grunde, was muss für Emanzipation weg, was muss abgeschafft werden? Also bezogen auf das Recht, muss das Recht überwunden werden, muss es, beziehungsweise kann es gebraucht werden für die bessere Gesellschaft, will ich es mal formulieren. Aus meiner Sicht eine kommunistische Gesellschaft, aber Das soll jetzt hier in dem Vortrag eher so im Hinterkopf eine Rolle spielen, diese Frage nach der Möglichkeit, mit Recht Emanzipation zu bewirken oder eben der Notwendigkeit, das Recht abzuschaffen. Direkt will ich da nur am Rande drauf eingehen und auch die damit zusammenhängenden Fragen. Das wäre dann eben doch wieder auch die Frage, welche Relevanz hat dann genau die Frage nach der Abschaffung des Rechts im Verhältnis zur Abschaffung von möglicherweise anderen gesellschaftlichen Übeln. Was ist Kommunismus und welche Bedeutung hat dieses Abschaffungstheoretisieren überhaupt ohne wirkliche Bewegung, wie Marx das genannt hat. Also wie gesagt, das alles nur am Rand, können wir dann aber natürlich gerne in der Diskussion vertiefen. Ich denke, ich werde genug damit zu tun haben und ich hoffe, es dauert nicht zu lange, ein bisschen was zu Marx' Beschäftigung mit Recht hier vorzustellen und eben, wie der Titel ja auch sagt, im Anschluss an Marx dann vor allem, was da von Marxisten gemacht wurde zum Thema Recht. Eben, wie gesagt, meine Frage, die ich eben formuliert habe, nach der Notwendigkeit, Recht abzuschaffen oder der Möglichkeit, damit emanzipatorisch was zu bewirken, im Hinterkopf, aber auch nur im Hinterkopf. Ich werde es mit der Marx- und Marxismus-Philologie nicht so genau nehmen, also jetzt nicht ständig drauf gucken, was hat Marx hier, aber nicht dort gesagt und so weiter und auch dieser und jener Marxist. Ich werde schon auf ein paar Marx-Aussagen eingehen, aber eher so, wie das in mein Konzept hier passt. Und ich werde ein paar Marxisten nennen, die dann eben aus meiner Sicht Wesentliches zur Entwicklung der marxistischen Rechtskritik beigetragen haben. Aber das ist jetzt eher auch so am Rand. Zu Marx ist auch zu sagen, ich meine, deshalb ist es hier ja auch im zweiten Teil dieser Veranstaltungsreihe wohl aufgehoben, dass er selbst gar nicht so viel zu Recht gemacht hat und geschrieben hat. Sonst wäre das wohl schon im ersten Teil der Veranstaltungsreihe Thema gewesen. Also seine Auseinandersetzung mit Recht ist positiv ausgedrückt fragmentarisch und vielschichtig, negativ ausgedrückt unzureichend und widersprüchlich. Allerdings längst nicht so vielschichtig und widersprüchlich wie die verschiedenen Richtungen, in die dann die marxistische Beschäftigung mit Recht gewiesen hat. Ich habe diese Entwicklung dann nach Marx mal in 5 Richtungen aufgeteilt. Das ist sicherlich nicht abschließend, aber aus meiner Sicht sind diese 5 Richtungen jetzt zugleich auch wesentlich für eine Annäherung an einen Begriff von Recht, dass man sich den aus verschiedenen Perspektiven, wenn auch marxistischen, aber eben dann doch aus sehr verschiedenen Perspektiven annähert und damit letztlich dann auch für die Kritik des Rechts. Ich werde diese Richtungen halt, wenn man so will, idealtypisch zusammenfassen. Also nicht alles, was ich hier sage, ist dann haargenau so, eben darauf war ich schon kurz eingegangen, vertreten von bestimmten Marxisten in der Tradition. Aber ich finde hier das Wichtigere, eben herauszuarbeiten, was ist jetzt der Begriff des Rechts und was ist entsprechend Rechtskritik sinnvollerweise. Und ist gewisserweise so ein Spagat zwischen Eingehen auf eine gewisse Tradition, auf ein paar Namen und gleichzeitig aber vor allem an der Sache selbst zu arbeiten. Marx selbst, den ich dann mit ein paar Aussagen bringe, wird hier dann eher zur Illustrierung dienen, zur Veranschaulichung. Das kann bzw. konnte er viel besser als ich die Sachen schön und anschaulich ausdrücken. Deshalb passt das dann ab und zu ganz gut, den da reinzubringen mit den wenigen Aussagen zum Recht. So, dann komme ich mal zur ersten Richtung, die ich hier ausgemacht habe. Das ist, denke ich, auch die bekannteste marxistische Rechtskritik oder Beschäftigung mit Rechtrichtung, nämlich die Richtung, die Recht als Klassenrecht ansieht. Da kennt man halt diese Parole, das herrschende Recht ist immer das Recht der Herrschenden. Von Marx selbst gibt es dazu jetzt aus meiner Sicht zumindest erstaunlich wenig. Wenn ich es richtig sehe, nur indirekt aufs Recht bezogen, direkt auf den Staat. Ich will jetzt aber eben dann indirekt zum Recht, direkt zum Staat und bezogen auf die Situation in Frankreich gleich mal was von ihm hier verlesen. Und zwar aus seiner Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich von 1871. Da heißt es, die zentralisierte Staatsmacht mit ihren allgegenwärtigen Organen, stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie. Während der nachfolgenden Herrschaftsform wurde die Regierung unter parlamentarische Kontrolle gestellt, das heißt unter die direkte Kontrolle der besitzenden Klassen. Einerseits entwickelte sie sich jetzt zu einem Treibhaus für kolossale Staatsschulden und erdrückende Steuern und wurde vermöge der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer Einkünfte und ihrer Stellenvergebung der Zankapfel für die konkurrierenden Fraktionen und Abenteurer der herrschenden Klassen. Andererseits änderte sich ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen Veränderungen der Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maß erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Diesen Ausdruck kennen wahrscheinlich auch manche von euch. Und weil das so schön geendet ist, dachte ich, ist das schon wert, das vorzulesen. Ich will das jetzt nochmal zusammenfassen, was ich da unter dieser Klassenrechtthese verstehe oder was ich da aus der Tradition herausarbeiten will. Also da geht's drum, dass in der reinen Variante zumindest die Mitglieder der herrschenden Klasse die Gesetze beziehungsweise genauer die Gesetzesinhalte nach ihrem Interesse machen und die dann auch entsprechend anwenden und darüber entsprechend richten. Da gibt es dann noch den bekannten Ausdruck Klassenjustiz. Also beispielsweise ganz zentral der Gesetzesinhalt Diebstahlsverbot zum Schutz des Privateigentums, was eben in gewisser Weise den Klasseninteressen entgegenkommt, was die Klassenherrschaft stabilisiert. Teilweise dann eben, wie gesagt, wird betont nicht das Klassenrecht, sondern der Klassenstaat. Und dabei wird dann aber sowas wie Rechtsstaatlichkeit im Sinn von einer Allgemeinheit des Gesetzes, also gerade Loslösung von Einzelinteressen, und auch im Sinn von bürgerrechtlicher Freiheit, bürgerrechtlicher Gleichheit, wird dann als Ideologie im Sinn von Verschleierung angesehen. Also dass durch diese Propagierung oder durch die Idee von der Rechtsstaatlichkeit verschleiert wird, dass im Grunde das Recht oder der Staat den Interessen der herrschenden Klasse dienen. Ja, das ist die Sicht vieler Marxisten, denke ich, auch lange Zeit im Parteikommunismus vorherrschen. Natürlich nicht immer in dieser Reinform, sondern mehr oder weniger in dieser Form. Es gibt dann noch eine Richtung, die möchte ich noch hervorheben, die weniger auf die herrschende Klasse bezogen ist, aber genauso auf Einzelakteure, wenn man so will, oder Gruppenakteure, aber jedenfalls Akteure, und nicht Strukturen. Das ist die Idee, dass Kräfteverhältnisse die Gesetzesinhalte bestimmen. Also zum Beispiel Kräfteverhältnisse zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen, was ja auch in dem Marx-Zitat schon zum Ausdruck gekommen ist. Aber je nach Theorie dann auch andere gesellschaftliche Gruppen, je nachdem, ob sie die Hegemonie erlangen, also das mit den Kräfteverhältnissen und der Hegemonie, das ist ja sicherlich hier teilweise bekannt, das stammt von Antonio Gramsci. Bezogen aufs Recht speziell hat das teilweise ein Rechtskritiker, ein marxistischer Rechtskritiker mit Namen Nikos Poulantzas aufgegriffen, der aber dann doch eher noch in eine Richtung gegangen ist, die mehr auf die Struktur schaut als auf die Akteure. Theoretische Voraussetzung dafür ist auch die Idee, dass das Recht, wenn das auch nicht immer so reflektiert wird, aber das kann man dann eben erkennen, wenn man sich es genau anschaut, dass das Recht unbestimmt ist, dass es eben für diese oder jene Interessen genutzt werden kann, dass es mit diesen oder jenen Inhalten gefüllt werden kann. Und diese Unbestimmtheit des Rechts ist zugleich eine zentrale Formulierung der Critical Legal Studies, zumindest aus ihrer Anfangszeit, vielleicht das auch der eine oder die andere schon mal gehört, also schon mal was gehört von dieser Gruppe, die in den USA gegründet wurde. Da waren ganz interessant nicht nur theoretisierende Leute beteiligt, sondern auch durchaus Praktiker und Praktikerinnen, die versucht haben, also Rechtskritik umzusetzen in ihre juristische Arbeit, die aber sich auch zumindest in den ersten Jahren sehr stark auf Marx und marxistische Rechtstheorie bezogen haben. Ja, die Kritik am Recht aus dieser Perspektive, also aus Sicht der Klassenrecht-These, ist, denke ich, recht klar. Also es wird kritisiert, dass das Recht die Interessen der herrschenden Klasse, kann sagen, operationalisiert, dass es benutzt wird für die Interessen der herrschenden Klasse oder eben andere Akteure, je nach Position anderer hegemonialer Gruppen, dass es diese Interessen und die Herrschaft dieser Gruppen legitimiert und das Ganze dann auch unter Umständen noch diesen Prozess noch verschleiert, eben mit dieser Rechtsstaatsideologie. So, dann komme ich mal zur zweiten Richtung, die ich da ausgemacht habe. Die nenne ich jetzt mal Kritik des Rechts als Überbauphänomen. Also die Idee, dass das Recht funktional bestimmt ist durch die Basis, durch die kapitalistische Ökonomie oder die kapitalistische Produktionsweise. Da sind dann in der Regel nicht die Akteure, also zum Beispiel die herrschende Klasse und deren Interessen bestimmend, sondern die Anforderungen der kapitalistischen Ökonomie, was sich aber natürlich nicht unbedingt ausschließt. Das ist ja auch denkbar dann durch die Interessen der Klasse hindurch, auch zugunsten der herrschenden Klasse. Wenn man das dann dazu zählt, auch zu dem Basisüberbau, zu der Basisüberbaukonstellation in Bezug auf die Rechtskritik, dann kann man sagen, ist fast jede marxistische Rechtskritik auch eine Basisüberbau-Rechtskritik. Aber ich habe jetzt hier mal mich konzentriert auf die Sicht auf dieses Basisüberbaumodell, die eher von eben diesen Anforderungen der kapitalistischen Ökonomie ohne jetzt direkten Zugriff auf die Interessen der Klassen ausgeht. Dann, um nochmal zurückzukommen auch auf diese Frage der Unbestimmtheit und die Möglichkeit von einer Unbestimmtheit des Rechts, wenn man das Recht so betrachtet, das Recht mit allen möglichen Inhalten aufzufüllen, wäre das dann hier die Variante, dass eben das Recht Rechtsinhalte erhält, die diesen Anforderungen aus ökonomischen Bereichen nachkommen. Kann auch wieder ganz zentral sein, der Schutz des Privateigentums an Produktionsmitteln, aber dann eben nicht betrachtet aus der Perspektive der Interessen der herrschenden Klasse, sondern einfach um die Produktionsweise kapitalistischer Art zu gewährleisten, die nun mal auch auf dem Privateigentum basiert. So, es geht aber auch, diese Basisüberbaukonstellationen zu beziehen auf die Struktur des Rechts oder das Recht als Verhältnis oder sehr gebräuchlich in der marxistischen Tradition der Begriff der Form. Und da will ich jetzt nochmal etwas genauer drauf eingehen. Es ist, wenn man so will, ein Unterfall der Kritik des Rechts als Überbauphänomen, hat aber in der Tradition eben eine besondere Bedeutung, die sogenannte Rechtsformanalyse oder Rechtsformkritik. Und da ist halt die Ausgangsbeobachtung, kann man so sagen, erstmal gegensätzlich zur Klassenrechtthese, wobei das am Ende nicht im Gegensatz stehen muss, kann sich verbinden, wenn man da nicht die Reinform nimmt. Aber erstmal zu dem, wie ich das jetzt so präsentiert habe, gibt es da einen Gegensatz, weil nämlich bei der Rechtsformkritik, die an der Struktur oder Form eben des Rechts ansetzt, ausgegangen wird von der Beobachtung, dass Rechtsstaatlichkeit keine Ideologie im Sinn von Verschleierung ist oder zumindest nicht nur, also diese Allgemeinheit des Rechts und Gleichheit und Freiheit im bürgerrechtlichen Sinn, sondern dass das auch real wirksam sei. Und damit ist diese Kritik für eben dieses verbreitete marxistische Bild vom Recht, aber erst recht zu einem Bild, was viele Linke haben, dass man eben das Recht als unbestimmtes Ding ganz verschieden mit Inhalten füllen kann, für verschiedene Interessen nutzen kann. Dafür ist das dann erstmal eine sehr merkwürdige Position, weil sie eben das Recht an sich, also die historische, kapitalistische Bestimmtheit des Rechts ins Visier nimmt. Und für die bekannteste Rechtsformkritik, ausgehend von einem Rechtstheoretiker aus der Sowjetunion, der zu frühen sowjetischen Zeiten da gewisse Spielräume, die es noch gab, genutzt hat, Eugen Paschukanis hieß er, war entsprechend die Frage sozusagen analog zu Marx bezüglich konkreter und abstrakter Arbeit im Kapital, warum die rechtlichen Inhalte, die erstmal außerrechtliche gesellschaftliche Tatbestände sind, warum die diese Rechtsform annehmen, also warum sie verrechtlicht werden. Das, was in den anderen Sichtweisen, wo man halt von Interessen und Akteuren ausgeht, gar nicht Thema ist, warum denn überhaupt das Recht und warum diese Verrechtlichung, außer jetzt höchstens in Bezug auf die Verschleierungsfunktion, das ist hier zur zentralen Frage gemacht worden. Anschluss an Paschukanis hat es da sehr viele marxistische Rechtstheoretiker gegeben. Hier in Deutschland gab es in den 70er Jahren, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, die sogenannte Staatsableitungsdebatte, wo auch einiges zu Recht debattiert wurde, im Anschluss oft an Paschukanis. Das war auch so ein bisschen eine Gegendiskussion oder Gegendebatte zur Entstehungsdebatte der Critical Legal Studies in den USA. Das lief parallel. Ja, jetzt nochmal etwas genauer zu dieser Ausgangsbeobachtung der Rechtsformanalyse. Also zu der Beobachtung, Rechtsstaatlichkeit sei jetzt nicht nur Verschleierung, sondern Gleichheit vor dem Gesetz, die Allgemeinheit des Gesetzes und bürgerrechtliche Freiheit, das ist durchaus auch wirksam. Was bedeutet in Bezug darauf dann die Rechtsform, von der in dieser Rechtskritik halt die Rede ist, genauer? Also ich würde es mal so zusammenfassen, dass die Rechtsform als eine gesellschaftliche Vermittlung angesehen wird, wie es andere gesellschaftliche Vermittlungen, wie das Geld zum Beispiel auch gibt, im Wege einer bestimmten Art von Abstraktion, also Loslösung von den Gesellschaftsmitgliedern und ihren Beziehungen und Interessen, also ganz anders als bei der Klassenrechtthese, hin zu eben einer bestimmten Art von Allgemeinheit, die sich zuallererst ausdrückt in Gestalt des Rechtssubjekts. Das ist der zentrale allgemeine Begriff, der aber auch eine Realität hat nach dieser Kritik, nach dieser Rechtskritik im Recht, wie es von der Rechtsformanalyse gesehen wird. Und Rechtssubjekt heißt dabei dann also erstmal ganz einfach Anerkennung als Adressat und Träger von Rechtsansprüchen und Pflichten. Wichtig ist, dass quasi automatisch verbunden damit eine Regel- und Verfahrensorientierung ist. Und alles zusammen, anders gefasst nochmal, bedeutet dann also, dass da ein Prozess stattfindet, der Rechtsform genannt werden kann, in dem die Gesellschaftsmitglieder erst zu Rechtssubjekten oder auch Rechtspersonen, wird es teilweise genannt, verallgemeinert, gleichgemacht werden im Sinn dieser Gleichheit vor dem Gesetz und auch vereinzelt werden, parzelliert werden und aber auch zugleich über Regeln und Verfahren zueinander in Beziehung gesetzt werden. Das heißt auch, sie werden oder setzen sich nicht unmittelbar in Beziehung zueinander, sondern eben vermittelt über diese Art von spezifischer Abstraktion. Gut, jetzt nochmal zurück zur Frage, warum diese Form oder warum nehmen die gesellschaftlichen Tatbestände, die Inhalte, diese Form an? Das ist dann die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen für diese Form, Namensrechtsform. Und die zentrale Antwort in dieser Tradition ist verknüpft, wie gesagt, mit dem Basisüberbaumodell, aber auf sehr spezifische Weise, nämlich anknüpfend am Warentausch. Und da hat Marx schon den Weg geebnet sozusagen, sicherlich auch vielen von euch bekannt, im ersten Band, im Kapital, da taucht auch mal das Rechtsverhältnis auf. Das will ich mal kurz zitieren. Die Waren können nicht selbst zu Markte gehen und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern. Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen oder Rechtssubjekte verhalten. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis oder diese Rechtsform, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, also in Gesetzesform gegossen oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Diese Widerspiegelung komme ich später nochmal zurück. Wichtig ist jetzt das Anknüpfen am Warentausch und diese wechselseitige Anerkennung als Rechtssubjekte. Und das ist dann von Paschukanes erweitert worden, also im Hinblick nochmal wieder auf die Frage, warum diese Form, die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen. Also es gibt Warentausch, dafür ist aus Marx Sicht, weil die Waren nicht selbst zu Markte gehen, ist die Rechtsperson oder die Rechtssubjektivität erforderlich. Und nach Paschukanes und eben dann den folgenden Marxisten, die daran angeknüpft haben, ist das auszubauen, ist das zu erweitern. Also man kann sagen, insgesamt die Ökonomie, die auf Mehrwertproduktion beruht, die kapitalistische Ökonomie und der damit einhergehende verallgemeinerte Warentausch, verallgemeinerte Konkurrenz, das verallgemeinerte Klassenverhältnis, das bringt strukturell Interessengegensätze mit sich. Also insoweit sind wir dann wieder bei den Interessen. Aber eben zur Vermittlung dieser Interessengegensätze ist die angesprochene spezifische Abstraktion, Loslösung von den Interessen erforderlich in Gestalt der Rechtssubjektivität. Und das muss dann eben auch durch eine außerökonomische Gewalt, durch die Staatsgewalt gesichert werden. Grundsätzlich wird hier, das habe ich ja jetzt schon mehrmals angesprochen, also von einer Trennung von der Rechtsform und den Inhalten des Rechts ausgegangen. Aber das ist nicht abschließend. Denn Voraussetzung und Folge dieser Form ist zumindest eine minimale inhaltliche Bestimmtheit. Also gerade eben dieses Minimum an Gleichheit vor dem Gesetz, an bürgerrechtlicher Freiheit, vor allem Vertragsfreiheit und Privateigentum sind im Kapitalismus erforderlich und sind Rechtsinhalte, die aber so eng an diese Form gebunden sind, dass sie geradezu auch als Kennzeichen dieser Rechtsform betrachtet werden können. Das jetzt nur nebenbei gemerkt, ich weiß nicht, ob hier auch Rechtsphilosophen sitzen, das ist dann vielleicht auch Teil des Geheimnisses prozeduraler Gerechtigkeitstheorien, wo also ausgegangen wird, ganz grob gesagt, davon, dass man ein rechtliches Verfahren braucht, um Gerechtigkeit zu erlangen und nicht materielle Werte. Und hier wäre das eben sozusagen materialistisch fundiert, dass hier eine bestimmte Form, also ein bestimmter Prozess, unmittelbar gebunden ist auch an bestimmte Inhalte, eben so ein Minimum an Gleichheit, Freiheit und eben auch Privateigentum. Wichtig ist noch, dass ein Prozess mit überempirischen Zügen ist, könnte man so sagen, also vergleichbar eben mit dem, was Marx zur Ware gesagt hat, zu dem sinnlich-übersinnlichen Charakter der Ware. Also beispielsweise beim Diebstahlsverbot, um das nochmal aufzugreifen, ist es so, dass die Gesellschaftsmitglieder in dieser Beziehung, dass also unter ihnen dann der Diebstahl verboten ist, nur analytisch und in gewisser Weise könnte man sagen, empirisch verdinglicht, erst außerrechtlich, ohne dass das in Rechtsform gegossen ist, das Diebstahlsverbot, und dann in Rechtsform existieren, zum Beispiel im Zuge eines Gerichtsprozesses, wo dann strafrechtlich darüber befunden wird, ob nun ein Diebstahl begangen wurde und zu bestrafen ist. Nein, also aus dieser Perspektive ist es so oder ist zu betonen, dass diese Form ähnlich wie bei Marx mit der Ware, wo er vom übergreifenden Charakter gesprochen hat, dass diese Form potenziell sich immer in den Beziehungen der Menschen in dieser Gesellschaft auswirkt. Und diese Menschen dann eben auch immer potenziell Rechtssubjekte sind. Und das zeigt sich dann eben empirisch, auch stillgestellt dann, nicht mehr als Prozess und damit verdinglicht, nur in bestimmten Situationen, also bei Unsicherheit über die Gesetzeslage oder eben, wenn es zu einer Gesetzesübertretung kommt oder Streit vor allem, Interessengegensätze in einem Streit zutage treten, dann wird es empirisch greifbar, aber es ist aus dieser Perspektive, aus der Perspektive der Rechtsformkritik schon auch vorher ein Prozess sozusagen über empirische Art. Ja, die Kritik am Recht ist die Kritik einer spezifischen Überbaukritik, könnte man sagen, also an der Funktion des Rechts für die kapitalistische Ökonomie. aber eben in besonderer Weise anknüpfend am Warentausch und damit an der Idee von der Vermittlung der kapitalistischen Interessengegensätze. Außerdem spielt schon natürlich eine Rolle, dass das Ganze durch Staatsgewalt garantiert werden muss, durch die außerökonomische Gewalt. Dass also die rechtliche Vermittlung auch unmittelbar verbunden ist mit staatlicher Herrschaft. Wichtig ist aber noch an der Kritik aus dieser Perspektive, dass hier das Recht selbst als etwas angesehen wird, was Herrschaft ausübt. Und das ist verbunden mit dem Begriff des Rechtsfetischismus, also wie bei dem wahren Fetischismus bei Marx, Begriff, den auch Paschukanis schon verwendet hat. Also das bedeutet einmal, dass hier ein historisch bestimmtes Verhältnis, eine bestimmte Form als naturgegeben angesehen wird. Zum anderen, dass sich das dann auch noch verselbstständigt. Bei Marx in Bezug auf den Warenfetischismus gibt es da diese Formulierung, dass sich das hinter dem Rücken der Leute abspielt. Das könnte man jetzt hier übertragen. Also hinter ihrem Rücken werden sie in die Rechtsform, damit auch in die spezifische Art von Gleichheit oder Gleichmacherei, wie eben auch die kapitalistische Warenform mit ihrem Äquivalenzprinzip gezwungen. Ja, und wer könnte das eindringlicher formulieren als Adorno? Da will ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Marx zitieren. Adorno ist jetzt sicherlich auch kein dezidierter Rechtskritiker, aber es gibt einige Formulierungen von ihm zum Recht, die sehr eindrücklich sind. Und da würde ich sagen, ohne dass er da jetzt ausdrücklich diese Tradition rezipiert hat, ist er da doch nah dran. Also da heißt es in der negativen Dialektik, Recht ist das Urphänomen irrationaler Rationalität. Also gut, das ist immer dieser emphatische Rationalitätsbegriff, der sozusagen die emanzipatorische Folie ist, auf dem sich das abspielt. In ihm wird das formale Äquivalenzprinzip zur Norm. Alle schlägt es über denselben Leisten. Solche Gleichheit, in der die Differenzen untergehen, leistet geheim der Ungleichheit Vorschub. Die Rechtsnormen schneiden das nicht gedeckte, jede nicht präformierte Erfahrung des spezifischen und bruchloser Systematik willen ab. Also dass diese Gleichmacherei und erheben dann die instrumentale Rationalität zu einer zweiten Wirklichkeit sui generis. Also das ist dann eben dieser überempirische Zug, dieses Übergreifen. Dies Gehege ideologisch an sich selbst übt durch die Sanktion des Rechts als gesellschaftlicher Kontrollinstanz, also eine noch etwas spezifizierte Art von Herrschaft, vollends in der verwalteten Welt reale Gewalt aus. Also hier noch eindringlicher als Herrschaft wird hier dann von Gewalt durchs Recht gesprochen bei Adorno. So, jetzt will ich mal endlich zum vierten Punkt, also zur vierten Richtung kommen. Ich muss mich jetzt etwas genauer mit der Rechtsformanalyse auseinandersetzen, weil ich den Eindruck habe, da wird es komplizierter als bei den anderen Richtungen, aber vielleicht war es auch für euch schon klar. Also jetzt sind wir beim nächsten Punkt, bei einer Richtung, die meines Erachtens unmittelbar anknüpft an die Rechtsformanalyse. Die will ich mal nennen, die Kritik des Rechts als Teil eines Vergesellschaftungsmodus. Also ich habe ja schon angedeutet, dass eine Richtung der Rechtsformkritik die Analogie oder manchmal wird es auch sogar als Homologie gesehen von Waren und Rechtsform betont. Bei Marx im Warenhüterzitat, was ich gebracht hatte, ist die Rede von Widerspiegelung. Das geht auch schon in diese Richtung, weil man, gut, da könnte man noch viel dazu sagen, ob nun Analogie, Homologie oder Widerspiegelung, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, wenn wir jetzt mal von Analogie ausgehen, lauten dann die Analogien zum Beispiel und zentral auf der einen Seite Rechtsform und Rechtsinhalt, auf der anderen Seite Warenform und oder Wertform und Gebrauchswert. Auf der einen Seite ist es eben das parzellierte Warensubjekt, auf der anderen Seite das Rechtssubjekt. Auf der einen Seite sind es dann eben die gesellschaftlichen Beziehungen vermittelt über monetären Warentausch und auf der anderen Seite die Vermittlung über rechtliche Regelungen und Verfahren. Das kann man halt noch weiter treiben und dann in dieser spezifischen Vermittlung, also wie ich das auch vorhin etwas genauer ausgeführt hatte, durch eine Abstraktion besonderer Art, kann man einen generellen Modus der modernen Gesellschaft oder auch der kapitalistischen Gesellschaft erkennen, der mehr oder weniger alle Bereiche und entsprechend auch alle Antagonismen erfasst bzw. vermittelt. In dieser Perspektive gibt es dann, anders als bei dem Basisüberbaumodell, kein Zentrum der Analyse oder der Gesellschaft, auf die sich die Analyse bezieht. Also nicht die Ökonomie, die schon gar nicht funktional die Vermittlungsinstanzen wie das Recht bestimmt. Gut, ja, und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Es gibt auch keinen zentralen Ursprungsort, wie klassischerweise im Marxismus eben die kapitalistische Ökonomie oder das Kapital oder eben hier dann speziell als Oberfläche des Kapitals der kapitalistische Warentausch bei der Rechtsformanalyse. Diese Richtung will gerade weg vom Basisüberbaumodell und vom Funktionalismus. Das ist meines Erachtens bisher noch nicht so sehr verbreitet, also zumindest nicht als marxistische Rechtskritik, aber finde ich recht wichtig, um nochmal klarzumachen, was hier so die wesentlichen Punkte in Bezug auf den Rechtsbegriff sind und auch die wesentlichen Probleme. Also es gibt einen Rechtstheoretiker aus den USA, der sich auch an den Critical Legal Studies beteiligt hat, der etwas in diese Richtung gegangen ist, Isaac Balbus, und dann werden einige von euch sicherlich Sonja Buckel, zentrale, wichtige Rechtstheoretikerin, die sich als marxistische Rechtstheoretikerin versteht, momentan in Deutschland kennen, bei der das meines Erachtens in diese Richtung geht, inspiriert dann neben Marx allerdings auch von Foucault und Luhmann, also Poststrukturalismus und Systemtheorie. Die Kritik am Recht ist dann also nicht mehr in erster Linie oder gar nicht, je nachdem, gerichtet auf die Kritik der Funktion für die kapitalistische Ökonomie oder speziell dann eben den kapitalistischen Warentausch, sondern allein auf die Herrschafts- bzw. Machtdimension dieses Modus der Vergesellschaftung. Als letzten Punkt, als letzte Richtung will ich dann noch ganz kurz eingehen auf etwas, was so etwas quer noch steht zu dem Rest, was ich aber nochmal wichtig finde zu erwähnen. Das würde ich mal so zusammenfassen, Kritik des Rechts als Staatsgewalt oder auch, um einen Begriff von Ulrich Enderwitz aufzugreifen, marxistischer Theoretiker, auch Volksstaatsgewalt, könnte man sagen. Also in dieser Perspektive operationalisiert, legitimiert und unter Umständen verschleiert das Recht strukturelle bis auch unmittelbar physische Gewalt, die vom Staat ausgeht. Das kann natürlich direkt an die Klassenrechtthese anknüpfen. Eben das Recht als Instrument des Klassenstaats und dann auch als Klassenrecht. Ich finde hier aber jetzt wichtiger die im Verhältnis zur Klassenrechtthese eher gegensätzliche Richtung, die in Auseinandersetzung mit Faschismus, vor allem Nationalsozialismus, entstanden ist, wo Staat dann als Staat, als Instrument gesehen wird von faschistischen Rackets oder auch im Namen der Volksgemeinschaft und das Recht dann entsprechend im Namen des gesunden Volksempfindens. Etwas anders die Perspektive, aber will ich jetzt auch mal mit dazu gesellen, ist die Sicht, dass in letzter Instanz der Staat der Souverän ist, wiederum auch denkbar als Klassenstaat, der jegliche Begrenzung durch das Recht Kraft seiner souveränen, willkürlichen Gewalt außer Kraft setzen kann. Also das sind dann Sichtweisen auf das Recht, in dem das Recht als das, wie es von der Rechtsformanalyse herausgearbeitet wird, letztlich eine untergeordnete Rolle spielt, weil entscheidend ist am Ende immer die Gewalt durch den Staat, entweder indem das Recht direkt für die Operationalisierung oder Legitimierung dieser Gewalt genutzt wird oder indem es dann im Ausnahmezustand, um diesen Begriff von Karl Schmitt, ein Rechtstheoretiker nicht marxistischer Provenienz, aber für viele Marxisten dann doch von Bedeutung, um den Begriff aufzugreifen, also dass es dann im Ausnahmezustand auch durch den Staat ohne weiteres außer Kraft gesetzt werden kann. Diese Richtung ist teilweise in der kritischen Theorie zu finden, also zum Beispiel bei Franz Neumann, der sogar gesprochen hat von einem souveränen Recht im Gegensatz zum rationalen Recht, also dem Recht des faschistischen Staates oder zumindest Staates, der in eine faschistische Richtung geht, das dann also unmittelbar der Durchsetzung der Staatsgewalt dient. Und von Walter Benjamin gibt es auch einen Aufsatz, in dem Recht mehr oder weniger gleichgesetzt wird mit Gewaltausübung durch den Staat. Und so ein bisschen ist das vielleicht auch angeklungen in diesem Zitat von Adorno, was ich gebracht habe, wo er am Ende von Gewalt durchs Recht spricht und nicht von Herrschaft oder Macht oder Ähnlichem. So, jetzt noch ganz kurz zu dieser zentralen Frage, die ich zumindest bei der Beschäftigung mit dem Recht im Hinterkopf habe. Also ob Recht für Emanzipation, speziell kommunistische Emanzipation, gebraucht wird oder gerade nicht, gerade hinderlich ist. Also wenn Recht als eine historisch-kapitalistisch bestimmte Überbaustruktur oder Form angesehen wird, wie also in dem langen zweiten Teil der zweiten Richtung, die ich referiert habe, und der dritten vor allem, oder eben wenn es als Teil eines Modus der Vergesellschaftung angesehen wird, also auch da dann seiner Struktur nach oder wenn man so will, das Recht an sich als bestimmt angesehen wird durch die Gesellschaft. Wenn das kritisiert wird auf die Weise, dann zielt die Rechtskritik für Emanzipation eben auch entsprechend auf das Recht an sich und auf die Abschaffung oder das Absterben des Rechts, wie es Paschukanis im Anschluss an Marx bezogen auf den Staat, hat er das ja so formuliert, wie es Paschukanis eben formuliert hat. Wenn das Recht aber als unbestimmtes gesellschaftliches Instrument der herrschenden Klasse oder hegemonialer Gruppen gesehen wird, wie ich es im ersten Teil gebracht hatte, oder wenn es bezogen auf das Basisüberbaumodell, also meinen zweiten Teil, nur anknüpfend an die rechtlichen Inhalte kritisiert wird, oder wenn man eben erst recht dann die Staatsgewalt als das eigentlich Zentrale ansieht, was das Recht im Zweifelsfall immer bedeutungslos macht, dann ist das Recht entweder nicht relevant oder vor allem ist es oft dann, so wird es auch oft dann gesehen, nutzbar für andere gesellschaftliche Projekte. Anders als Paschukanis, den ich jetzt kurz erwähnt hatte, nochmal dazu mit der Absterbethese, lässt Marx in dem entsprechenden Zitat dazu, was es gibt, Dazu hat er dann tatsächlich was gesagt aus der Kritik des Gotha-Programms. Interpretation offen, wie er das sieht. Er spricht nämlich nicht von der Überwindung des Rechts auf dem Weg zur kommunistischen Gesellschaft, sondern der Überwindung des bürgerlichen Rechtshorizonts. Das kann verstanden werden, sowohl als zielend auf das Recht an sich. Es kann aber auch verstanden werden als zielend auf ein bestimmtes Recht, eben das bürgerliche Recht, das Recht der bürgerlichen Gesellschaft. Also das ganze Zitat will ich jetzt zum Schluss nochmal verlesen, aber ist sehr kurz. In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das ist doch ein schönes Ende. Vielen Dank.